7:11, 11 Minuten nach 7. Frankreich macht zwar den Anfang, aber man darf sicher sein, Paris steht nicht allein mit der Forderung, die Stabilitätskriterien von Maastricht zu lockern. Dieser Pakt sieht vor, dass die Staaten der Europäischen Union ihre Haushaltsdefizite unter 3% halten müssen. Wie das angesichts der milliardenschweren Konjunkturprogramme klappen kann, weiß wahrscheinlich nicht einmal die EU-Kommission. Sie geht davon aus, dass 13 der 16 Euro-Staaten die Latte deutlich reißen wird. Doris Simon in Brüssel, wie begründet Frankreich diesen ja nicht überraschenden Vorstoß? Ja, Frankreich verweist auf die außergewöhnliche Wirtschaftskrise und darauf, dass dieser Pakt ja eigentlich für so etwas nie gemacht worden ist. Der Stabilitätspakt hat im Auge ein Defizit von 4 von vielleicht 5% bei der Neuverschuldung, aber er hat nicht Defizite im Auge, wie sie im Augenblick gerade anstehen, nämlich vielleicht im nächsten Jahr in Irland, davon wird ausgegangen, 15,5% Neuverschuldung, oder in Spanien 10%. Und Frankreich sagt, deswegen müssen wir in diesem Fall anders rechnen als sonst. Man sollte den krisenbedingten Teil des Defizits herausrechnen, das geht angeblich. Und dann hätte man auch nicht mehr diese Probleme wie jetzt, also die Kriterien aufweichen. Dazu muss man aber sagen, dass Frankreich das nicht erst jetzt fordert. Frankreich fordert das in der letzten Zeit quasi in jedem Monat und Frankreich hat dies auch schon gefordert, bevor es zu dieser Wirtschaftskrise kam. Das heißt, die anderen haben gestern sehr gelassen reagiert. In Deutschland, weil es ein deutsches Interview war, in dem die Finanzministerin aus Frankreich dies wieder gefordert hatte, wurde das etwas größer behandelt, aber ansonsten reagiert man nicht weiter drauf. Die Sprecherin des Währungskommissars hier in Brüssel hat gesagt, jetzt warten wir erstmal ab. Und unterm Strich kam heraus, das ist doch nichts Neues, was Frankreich da will. Für Deutschland wird mit einem Defizit so um die 5% gerechnet. Muss man davon ausgehen, dass eigentlich alle EU-Mitglieder betroffen sind? Oder gibt es auch so etwas wie weiße Schafe? Wer steht noch relativ gut da? Es gibt ein, zwei Ausnahmen, man sieht es, 13 von 16. Ganz besondere Ausnahme ist Zypern, die wohl anscheinend gar nicht, wie die alle anderen übrigen, von dieser Krise erfasst worden sind. Aber an sich hat diese Krise alle getroffen, nur eben nicht alle gleich stark. Man sieht da schon, wer mehr Anstrengungen gemacht hat, den Haushalt ordentlich zu halten oder eben sehr konservativ zu wirtschaften. Das zeigt sich schon bei diesen Zeiten, bei den Zahlen. Aber man muss auch sagen, es gibt Länder, die haben schon zu guten Zeiten nichts getan. Dazu gehören zum Beispiel Italien, Frankreich auch. Als Sarkozy 2007 Präsident war, dann hatte er ganz klar die Zeichen darauf gestellt, nicht den Haushalt zu sanieren, sondern erstmal Steuergeschenke zu machen. Griechenland ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es denen im Augenblick sehr schlecht geht. Und zwar deswegen, weil sie in guten Zeiten nichts getan haben. Die Krise hat Griechenland gar nicht so sehr getroffen wie andere Länder, aber vorher wurde nicht gespart. Außerdem gab es da die Olympischen Spiele und die haben eine Menge Geld gekostet. Einig sind sich alle, die Regeln, auch die zur Stabilität in Europa, müssen sein. Aber wie könnten denn jetzt mögliche Kompromisse aussehen? Das Dilemma ist allen bekannt. Das ist das, was ich eingangs geschildert habe. Dass dieser Pakt eigentlich nicht gemacht worden ist für eine Krise von diesem Ausmaß, die man sich nicht hat vorstellen können. Aber wie man eben damit umgeht, das ist die Frage. Die Länder, die Euro-Länder, um die es ja vor allem geht, die sind gespalten. Die einen möchten, dass man jetzt schon ganz festhält, dass später, sobald es besser geht, die Haushalte wieder saniert werden. Zu denen gehören zum Beispiel Deutschland mit Finanzminister Peer Steinbrück, aber auch die Niederlande, die Skandinavier, die Tschechen auch und die Kommission. Die sagt auch, wir müssen uns jetzt schon darauf konzentrieren, dass sobald es wieder anfährt mit der Konjunktur, dass wir dann wirklich die Haushaltssanierung nach vorne schieben. Es gibt aber auch eben Länder wie die Italiener und die Franzosen vorneweg, die sagen, da reden wir jetzt gar nicht mal drüber und wenn es denn mal so weit ist, dann schauen wir, was wir machen. Die Angst, die zum Beispiel die Kommission, der Währungskommissar hat, der ja nun auch die Regeln nicht so ganz eng auslegt, der hat schon dieses Jahr gesagt, ich werde nicht hinter denjenigen, die die 3% Neuverschuldung in diesem Jahr gehen, hinterhergehen, sondern wir schauen erstmal, was nächstes Jahr ist. Vielleicht machen wir dann nur diejenigen, die zweimal hintereinander die Regeln verletzen, dass wir uns um die kümmern und die ersten Schritte eines Verfahrens einleiten. Die Regeln werden ja jetzt schon weit ausgelegt, aber eben der Finanzkommissar, der Währungskommissar hat Angst davor, dass wenn diese Regeln nun noch weiter aufgeweicht werden, dass dann zum Beispiel die Märkte reagieren und sagen, der Stabilitätspakt ist gar nichts mehr wert, mit Folgen für den Euro. Das ist eben auch die Angst, die zum Beispiel Per Steinbrück oder Chef der Eurogruppe Juncker haben. Deswegen wird man sehen müssen, wie man da laviert, wie man da einen Kompromiss findet, denn es gibt im Augenblick keine Regeln, die für eine solche Krise vorgesehen sind. Aus Brüssel, Einschätzung meiner Kollegin Doris Simon, 7:16 Uhr. Deutschland.